C. Übung 3. Erklär mir das doch mal. Regeln beim Fußball. 3a. Sabine hat einen neuen Freund, einen großen Fan des regionalen Fußballclubs. Er hat sie am Samstag ins Stadion eingeladen. Aber es ist ihr peinlich, dass sie keine Ahnung von Fußball hat. Hören Sie den Dialog zwischen Sabine und ihrem Vater und ergänzen Sie die Lücken. Du, Papa, hättest du vielleicht kurz Zeit für mich? Was gibt's? Am Samstag nimmt mich Florian doch mit ins Stadion. Könntest du mir noch die wichtigsten Regeln erklären, damit ich ein bisschen was verstehe und nichts Dummes sage? Sieh mal an. Mein Fräulein Tochter interessiert sich plötzlich für Fußball. Na klar, das erkläre ich dir gern. Gib mir mal Papier und einen Bleistift. Hier. Danke. Also, schau mal. Hier auf dem Platz sind von jeder Mannschaft 11 Spieler. 10 laufen auf dem Feld herum und einer steht im Tor. Na, so viel wusste sogar ich schon. Die Spieler dürfen den Ball immer nur mit den Füßen berühren, nie mit der Hand. Und der Torwart? Der darf natürlich den Ball mit der Hand abwehren, aber nur im 16-Meter-Raum. Das sind diese Linien vor dem Tor. Das nennt man auch Strafraum. Warum? Wenn ein Spieler im Strafraum gefoult wird, dann gibt es einen Elfmeter. Und das ist? Das ist ein Schuss auf das Tor aus 11 Metern Distanz. Und was alles ist ein Foul? Wenn ich den Gegner festhalte oder wegschiebe. Wenn ich ihm ein Bein stelle, damit er drüber fällt. Also alle unfairen Mittel, um an den Ball zu kommen. Normalerweise gibt es nach einem Foul einen Freistoß. Das heißt, der gefaulte Spieler oder ein anderer von seinem Team bekommen den Ball. Toll ist natürlich, wenn ein Spieler den Freistoß in der Nähe des Tors bekommt. Dann hat er gute Chancen, ein Tor zu machen. Und was ist, wenn ein Spieler nur so tut, als ob der andere ihn fault? Wenn er sich auf den Boden wirft und so tut, als hätte er Schmerzen? Gut, das hast du wohl schon einmal gesehen. Das nennt man dann eine Schwalbe. Das ist oft schwer zu erkennen für den Schiedsrichter. Aber was er entscheidet, das gilt. Da darf sich keiner beschweren. Aber wenn sich einer doch beschwert? Dann riskiert er eine gelbe Karte. Das ist wie eine Verwarnung. Das Schlimmste ist eine rote Karte. Dann darf er nicht mehr mitspielen. Und wenn einer dauernd fault? Dann auch. Erst kriegt er die gelbe und wenn es sein muss, auch die rote Karte. Und was passiert, wenn einer den Ball über die Linie schießt, raus aus dem Spielfeld? Dann hat die gegnerische Mannschaft Einwurf. Das heißt, die dürfen den Ball zu ihren eigenen Leuten werfen, diesmal sogar mit der Hand. Und wenn der Ball über die Linien rechts und links vom eigenen Tor geschossen wird, dann gibt es für die gegnerischen Spieler eine Ecke. Das ist, wenn ein Spieler von einer der Ecken am Ende der Torlinie den Ball schießen darf. Und seine Leute versuchen, so gut vor dem Tor zu stehen, dass sie den Ball ins Tor lenken können. Das ist immer eine gute Torchance. Geht da der Ball auch manchmal direkt ins Tor? Ja, das ist möglich, aber sehr selten. Und was ist dieses komische Abseits? Oh, das ist ziemlich kompliziert. Weißt du was? Schau dir erstmal das Spiel am Samstag an. Du kannst jetzt schon gut mit deinem Wissen glänzen. Wenn du ein Abseits nicht erkennst, dann bist du nicht die Einzige. Super. Danke, Papa.